Zmitzt in der Nacht werden wichtige Männer von der Stadt zusammengerufen. Sie sind froh, dass sie Jesus verhaften konnten. Die Soldaten bringen ihn zum Hohepriester, zum höchsten Priester in der Stadt Jerusalem. Nehmt jetzt einen Stift und folgt den Bildern von dieser Geschichte. Es fängt an mit dem Mann, der einen blau-violetten Hut trägt. Seht ihr ihn? Er zeigt auf Jesus und fragt: Bist du wirklich der Sohn von Gott? Es geht zum nächsten Bild. Jesus steht dort mit einem traurigen Gesicht. Man hat ihm die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Jesus sagt: Ja, das bin ich. Wütig ruft der hohe Priester: Der Gefangene behauptet, er sei der Sohn von Gott. Wie kann er so etwas sagen? Er verspottet Gott. Er ist doch nur der Sohn von Josef und Maria. Er ist schuldig. Die Priester könnten Jesus aber nicht verurteilen. Sie sind nicht die Herren im Land. Das sind nämlich die Römer. Drum müssen sie ihn zum römischen Statthalter bringen, dem Pontius Pilatus. Der Pilatus sitzt auf seinem Thron, bewacht von Soldaten. Habt ihr ihn entdeckt? Der Pilatus fragt Jesus aus, aber er findet keine Schuld an ihm. Seht ihr den Balkon von Pilatus, sein Palast? Dort steht er drauf, weil draussen haben sich schon ganz einen Haufen Leute versammelt. Es ist laut und Eis durcheinander. Er verschafft sich Ruhe und sagt: Ich finde keinen Grund, um den Mann zu verhaften. Oh, jetzt kippt die Stimmung. Habt ihr die Leute entdeckt, die auf Jesus zeigen, Füße machen und rufen: Jesus muss sterben, kreuzigen ihn, kreuzigen ihn. Der Pilatus kommt Angst über vor dieser wütigen Menschenmenge und geht nach. Er gibt den Soldaten den Befehl, Jesus abzuführen. Die Soldaten packen Jesus. Dann flechten sie ihm eine Krone aus Dornen und drücken ihm die auf den Kopf. Sie speuzen ihn an und schlönd ihn. Dann zwingen sie ihn, ein schweres Holzkreuz zu schleppen. Ein schlimmer Anblick, wie Jesus am Ende von seiner Kräfte ist. Schließlich kommen sie auf Golgatha. Das ist ein Hügel außerhalb der Stadt Jerusalem. Die Soldaten nageln die Hände und die Füße von Jesus an das Holzkreuz. Dann werden die Kreuze aufgestellt. Rechts und links von Jesus werden zwei Verbrecher gekreuzigt. Plötzlich wird es ganz dunkel, obwohl es erst Nachmittag ist. Jesus ruft laut: Vater, nimm mich in deine Hände. Dann stirbt er. Freunde von Jesus nehmen den toten Jesus ab dem Kreuz. Sie wollen ihn beerdigen. Totsmal hatten wir andere Gräber, als wir das heute haben. Reiche Leute haben sich schon zu Lebzeiten Gräber in Felsen hauen lassen. Ein Freund von Jesus sagt: Ihr könnt ihn in das Felsengrab legen, wo mir gehört. Die Freundinnen und die Freunde von Jesus wickeln ihn in die Tücher ein. Sie sehen, wie ein grosser Stein vor den Eingang gerollt wird. Soldaten bewachen das Grab. Traurig machen sie sich auf den Heimweg. Der Jesus, ihren Freund, ist tot. Sie sind unendlich traurig.